Dann standen sie voreinander, Auge in Auge. Sikander regte sich nicht. Atreo setzte Bastian die Spitze seines Schwertes auf die Brust. »Gib mir das Zeichen, um deiner selbst willen.« »Verräter!« schrie Bastian zurück. »Du bist mein Geschöpf! Alles habe ich ins Dasein gerufen, auch dich! Willst du dich gegen mich wenden? Knie nieder und bitte mich um Verzeihung!« »Du bist wahnsinnig, du hast nichts geschaffen. Alles verdankst du der kindlichen Kaiserin. Gib mir Aurin!« »Hol es dir, wenn du kannst!« Atreo zögerte. »Bastian, warum zwingst du mich, dich zu besiegen, um dich zu retten?« Bastian riss an seinem Schwertgriff, und mit seiner riesigen Kraft gelang es ihm tatsächlich, Sikander aus seiner Scheide zu ziehen, ohne dass es ihm von selbst in die Hand sprang. Doch im gleichen Augenblick, als das geschah, war ein Laut zu hören, der so erschreckend klang, dass auch die Kämpfer unten auf der Straße vor dem Tor für einen Moment wie erstarrt stehen blieben und zu den beiden emporblickten. Und Bastian erkannte den Laut wieder. Es war das schreckliche Knirschen, das er gehört hatte, als Grau Graman zu Stein wurde. Und das Leuchten Sikanders erlosch. Ihm schoss durch den Kopf, was der Löwe ihm angekündigt hatte, falls er diese Waffe je aus eigenem Willen ziehen würde. Aber nun konnte und wollte er es nicht mehr rückgängig machen. Er schlug auf Atreo ein, der sich mit seinem Schwert zu decken versuchte, doch Sikander zerschnitt Atreos Waffe und traf seine Brust. Eine tiefe Wunde klaffte auf und Blut quoll hervor. Atreo taumelte rückwärts und stürzte von der Zinne des großen Tores hinunter. Da fuhr eine weiße Stichflamme aus den Rauchschwaden durch die Nacht daher, fing Atreo im Fallen auf und riss ihn mit sich fort. Es war Fuchur, der weiße Glücksdrache gewesen. Bastian wischte sich mit seinem Mantel den Schweiß von der Stirn, und während er das tat, wurde er gewahr, dass der frühere Silbermantel schwarz geworden war, schwarz wie die Nacht. Noch immer das Schwert Sikander in der Faust, stieg er von der Palastmauer herunter und trat auf den freien Platz hinaus. Mit dem Sieg über Atreo war das Schlachtenglück von einem Augenblick zum anderen umgeschlagen. Das Heer der Rebellen, dem eben noch der Sieg sicher zu sein schien, begann zu fliehen. Bastian war wie in einem schrecklichen Traum, aus dem er nicht erwachen konnte. Sein Sieg schmeckte ihm bitter wie Galle. Und doch fühlte er zugleich einen wilden Triumph.